nichts kann mir dich nehmen, nicht der tiefste Strom, nicht der schmalste Steg, nicht der längste Weg. Dir nur gilt mein Sehnen, was auch immer war, noch so tiefes Leid, heilt einmal die Zeit. Like.